Ein Hubschrauber der italienischen Marine ortete das Boot um 7 Uhr morgens, 21 Seemeilen vor der libyschen Küste, mit fast 400 Passagieren völlig überfüllt, kurz vor dem Kentern. Als ein Marineschiff den Kutter in Seenot erreichte, entdeckten die Retter im Laderaum Leichen. Admiral Pier Paolo Ribuffo, Einsatzleiter der Marine. 7 Leichen sind bereits an Bord unseres Schiffes genommen worden, aber im unteren Teil sind bestimmt noch 30 weitere Tote. An Bord der meisten Flüchtlingsboote herrscht eine strenge Zweiklassengesellschaft. Die Plätze oben an Deck sind deutlich teurer, Schwimmwesten gibt es ebenfalls gegen Aufpreis. Unter Deck werden Flüchtlinge untergebracht, die weniger Geld ausgeben können für die Überfahrt. Diese Plätze sind deutlich gefährlicher. Wenn ein Schiff kentert, wird der Laderaum dieser Kutter zur tödlichen Falle. Bei einem Schiffsunglück vor 10 Tagen ertranken mindestens 200 Flüchtlinge, die im verschlossenen Schiffsbauch gefangen waren. Bei dem heutigen Unglück geht man davon aus, dass die Menschen in dem Laderaum eingeschlossen waren und an den Motorabgasen erstickt sind. Das Boot wird nun von unserem Marineschiff in den Hafen von Lampedusa geschleppt, um es dort dann der Justiz zur Verfügung zu stellen. Italiens Innenminister Angelino Alfano machte die internationale Gemeinschaft für dieses erneute Unglück im Mittelmeer mitverantwortlich. Diese könne nicht länger angesichts der Krise in Libyen untätig bleiben. Von libyschen Küsten aus starten die meisten Boat People in Richtung Europa. Wir müssen wieder einmal Opfer beklagen. Wir haben wieder einmal 320 Menschen gerettet. Das zumindest ist eine positive Bilanz. Entweder die internationale Gemeinschaft ist in der Lage, das libysche Problem zu lösen, oder dieses wird nicht das letzte Unglück gewesen sein. Es ist bereits das dritte schwere Schiffsunglück im Mittelmeer innerhalb von 10 Tagen. Laut UNHCR sind in diesem Jahr 2.440 Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen. Jeden Tag, berichtet die Londoner Times, würden an den Stränden Libyens Leichen angespült. Menschen, die bei dem Versuch nach Europa zu fliehen, ertrunken sind.